Yeah. Vor Jahren saß ich in meinem Zimmer ganz alleine. Keiner wusste von mir, jetzt mach ich langsam Scheine. Niemand kannte den Namen Bone, geschweige denn K.U. Junge, das hat keine Zukunft, das sagst du. Gut, ich lauf immer noch unerkannt durch die Stadt. Unerkannt durch die Stadt, bis irgendwann wer was sagt. Dabei hat mein Name nicht mal den Horizont erreicht. Komisch, wenn du den Rest mit diesem Song vergleichst. Wirst du merken, dass du bei mir Würze finden kannst. Und mich auf meinem Weg niemand und nichts hindern kann. Kürzlich lauf ich in Rottenburg übern Marktplatz. Treff mich mit Witty, er war schon startklar. Bemerk, wie sich einige Jugendliche umdrehen. In meine Richtung schauen, es muss einen Grund geben. Ein Typ kommt her, ey, bist du nicht der eine? Ja, genau, der Rapper, der ich bin und bleibe. Vor Jahren war Rap keine Perspektive. Jahre später war's dann meine erste Liebe. Das geht raus an meine Freunde und Bekannten. Ich grüße euch alle und wollt mich für die Zeit bedanken. Vor Jahren war Rap keine Perspektive. Jahre später war's dann meine erste Liebe. Das geht raus an meine Freunde und Bekannten. Ich grüße euch alle und wollt mich für die Zeit bedanken. Es ist Zeit vergangen und mittlerweile hab ich enorm meine Sicht erweitert. Mich kennen Leute, die ich selber nicht kenne. Bekommt Kritik, an die ich selber nicht denke. Ich hab mir einen Namen gemacht, der besonders ist. An alle neidischen Leute, ja, kontert mich. Ich hatte Auftritte, also das war echt mal fresh. Und gab ne Freestyle-Session am Neckarfest. Nächstes Jahr bin ich vielleicht schon auf dem Rack, ja. Ich beeil mich, die Uhren laufen jetzt. Ist 2008 wirklich das Jahr meiner Träume? Auftritt nach Auftritt will grad weiter träumen. Doch von nichts kommt nichts, also jetzt mal los. Mit Text und Flows geb ich dann extra Shows. Ich werd gefragt, bist du nicht das Rap-Talent? Ja, aber bist spät dran, wenn du's erst jetzt erkennst. Vor Jahren war Rap keine Perspektive. Jahre später war's dann meine erste Liebe. Das geht raus an meine Freunde und Bekannten. Ich grüße euch alle und wollt mich für die Zeit bedanken. Vor Jahren war Rap keine Perspektive. Jahre später war's dann meine erste Liebe. Das geht raus an meine Freunde und Bekannten. Ich grüße euch alle und wollt mich für die Zeit bedanken.